Bevor wir den Stand der Börse in New York messen, wenden wir uns noch einmal Deutschland zu. Denn in Kanadas Hauptstadt Ottawa ist es bei der gemeinsamen Konferenz des Warschauer Pakts und der NATO zu einem weiteren Fortschritt in Sachen Deutschland gekommen. Erstmals werden die vier Siegermächte des Zweiten Weltkriegs mit den beiden deutschen Staaten gemeinsam Modalitäten der Sicherheitspolitik und des Einigungsprozesses ausarbeiten. Aus Ottawa, Joachim Lenz. Die Erklärung ist wenige Zeilen lang. Die Außenminister der Bundesrepublik Deutschland, der Deutschen Demokratischen Republik, Frankreichs, des Vereinigten Königreichs, der Sowjetunion und der Vereinigten Staaten führten Gespräche in Ottawa. Sie vereinbarten, dass sich die Außenminister der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik mit den Außenministern Frankreichs, des Vereinigten Königreichs, der Sowjetunion und der Vereinigten Staaten treffen werden, um die äußeren Aspekte der Herstellung der deutschen Einheit einschließlich der Fragen der Sicherheit der Nachbarstaaten zu besprechen. Vorbereitende Gespräche auf Beamtenebene werden in Kürze aufgenommen. Ende der Erklärung. Die bilateralen Außenministergespräche am Rande der Open Skies-Konferenz in Ottawa haben eine historische Einigung erbracht. Die Ottawa-Erklärung der SECs beschreibt den äußeren Rahmen für den Weg zur deutschen Vereinigung, auf den alle Beteiligten sich nun geeinigt haben. Der durch die Formel 2 plus 4 beschriebene Prozess entspricht den Bedürfnissen der Deutschen und denen der vier Siegermächte des Zweiten Weltkriegs. Die Zeitvorstellung ist klar, sobald die Volkskammerwahlen in der DDR zu einer demokratisch legitimierten Regierung geführt haben, nehmen die beiden deutschen Regierungen Verhandlungen auf über die internen Aspekte der deutschen Vereinigung. Schon während dieses innerdeutschen Klärungsprozesses beginnt an irgendeinem Punkt die Information der vier, gemäß dem Genscher Satz in Ottawa, Zitat, die Verhandlungen, die die beiden deutschen Staaten miteinander über die Vereinigung führen werden, werden nicht hinter dem Rücken der vier Mächte geführt, Zitat Ende. Die sorgfältig gewählten Formulierungen der in Ottawa abgegebenen Sechser-Erklärung beider deutschen Staaten und der vier Mächte geben zu verstehen, dass die beiden deutschen Staaten die vier Mächte zum Gespräch einladen, da sie im Text zuerst genannt sind. Damit kommt schon in der Form zum Ausdruck, nicht die ehemaligen Alliierten üben ihre Siegerrechte aus und bestellen die zwei deutschen Staaten zu sich, sondern die Deutschen, die gerade dabei sind, den internen Teil, den deutschen Teil ihrer Vereinigung autonom zu regeln, geben vom Gang der Dinge Kenntnis. Zu gegebener Zeit wird dann im Rahmen dieser Sechsergespräche über die externen, die internationalen Aspekte der deutschen Vereinigung zu sprechen sein. Auch auf diesem Feld, so die Erklärung ranghoher amerikanischer Offizieller in Ottawa, werden die vier Mächte sich ebenso wenig als Genehmigungsinstanz verstehen. Wofür das 2 plus 4 Modell steht, ist ein Verfahrensmodell, ein Forum für sechs souveräne Staaten, die fundamentale Fragen von gemeinsamem Interesse zu klären haben, beispielsweise Fragen, die die Sicherheitsinteressen der Beteiligten berühren, Fragen, die die vier Mächte in ihrer Verantwortung für Deutschland als Ganzes berühren. Die Ottawa-Erklärung der Sechs liefert also den begleitenden Ordnungsrahmen für die in Angriff zu nehmende Klärung der internationalen Aspekte der deutschen Vereinigung. Die Ottawa-Erklärung gibt noch keinen Hinweis, wie diese internationalen Aspekte in der Sache geregelt werden, also insbesondere, wie ein vereinigtes Deutschland sicherheitspolitisch verankert ist. Hierfür gibt es als ein Modell, das in Moskau noch geprüft wird, dort aber keinesfalls schon akzeptabel wäre, das Genscher Modell, das im Rahmen des deutschen Vereinigungsprozesses NATO-Strukturen nicht nach Osten, also auch nicht auf das Territorium der heutigen DDR, ausgedehnt werden. Nach diesem Modell ist vorstellbar, dass zumindest für gewisse Zeit sowjetischen Sicherheitsbedürfnissen dadurch Rechnung getragen wird, dass sowjetische Truppen auf dem Territorium der heutigen DDR stationiert bleiben. Innerhalb der NATO ist dieses Modell akzeptiert. Wie Moskau darüber denkt, das wissen wir noch nicht. Die Außenminister der USA, der Sowjetunion, Frankreichs und Großbritanniens hatten sich gestern in Ottawa darauf verständigt, mit der Bundesrepublik Deutschland und der DDR über die Verwirklichung der deutschen Einheit zu sprechen. Sie folgten damit weitgehend einem Vorschlag von Bundesaußenminister Genscher. Danach sollen sich die beiden deutschen Staaten nach den Volkskammerwahlen am 18. März auf ein Konzept verständigen und dieses dann mit den Siegermächten abstimmen. Die Sowjetunion wird nach Ansicht des sozialdemokratischen Abrüstungsexperten von Bülow unter bestimmten Umständen akzeptieren, dass ein vereinigtes Deutschland der NATO angehört. Unter Berufung auf Gespräche mit sowjetischen Fachleuten sagte Bülow der Neuen Presse in Hannover, im Gegenzug müsse die Bundeswehr zukünftig rein defensiven Charakter erhalten und unfähig werden, tief in das gegnerische Territorium einzudringen. Der SPD-Politiker kündigte an, dass seine Partei eine Abrüstung der Panzerverbände und die Halbierung der Bundeswehr auf 240.000 bis 250.000 Mann anstrebe, falls die UdSSR ihre Truppen und Atomwaffen aus der DDR abzieht. Die Nationale Volksarmee könne dann auf rund 90.000 Mann verringert werden und unter den Befehl eines gesamtdeutschen Verteidigungsministers gestellt werden, sagte von Bülow. Im Gegenzug müsse den Westalliierten zugemutet werden, ihre Atomwaffen aus Deutschland herauszunehmen. Die schweren Unruhen in der im Süden der Sowjetunion gelegenen Republik Tadschikistan gehen weiter. Soeben teilte das sowjetische Fernsehen mit, vor dem Gebäude des Zentralkomitees in Duschanbe versammelten sich heute wieder mehr als 1000 Menschen. Die Pogrome werden fortgesetzt. Am Morgen hatte der sowjetische Rundfunk gemeldet, dass die Zahl der Toten auf 37 angestiegen ist. Die der Verletzten wurde mit mehr als 140 angegeben. Weiter heißt es, die Situation gerate außer Kontrolle. In mehr als 200 Bezirken der Republik komme es zu Übergriffen. Ein Journalist in Duschanbe erklärte, überall in der Stadt werde geschossen. Nach seinen Aussagen richten sich die Gewalttätigkeiten jetzt auch gegen die Nicht-Tadschiken. In der Muslimischen Republik machen die Usbeken nämlich 23% der Bevölkerung aus, Russen und Ukrainer ca. 10%. Im Fernsehen wurden gestern erstmals Bilder von Demonstranten gezeigt, die Steine auf die mit Schlagstöcken und Schildern bewaffneten Soldaten warfen. Zahlreiche Geschäfte wurden in den letzten Tagen geplündert, der Teil einer Klinik verwüstet, überall kam es zu Brandstiftungen. Mittlerweile scheinen fast alle in Duschanbe lebenden Armenier per Flugzeug evakuiert worden sein. Wie die Gewerkschaftszeitung Trut weiter schreibt, kommen immer mehr Einwohner aus benachbarten Städten in die Hauptstadt, besonders aus dem Bezirk Gisar, der vor einem Jahr von einem schweren Erdbeben zerstört wurde. Dort leben immer noch Menschen, deren Häuser einstürzen in Zelten. Als sie die Gerüchte vernahmen, dass über 1000 aus Baku geflohene Armenier in Duschanbe Wohnungen erhalten sollen, beschlossen sie, an den Kundgebungen teilzunehmen. Die aber haben mittlerweile jeden friedlichen Charakter verloren, berichtet die Izvestia. Der erste Sekretär, Makhamov, bemühte sich mehrfach, die Massen zu beruhigen, wurde aber niedergebrüllt. Als am 12. Februar dann eine Sitzung des Zentralkomitees stattfand, versuchte die Menge, das ZK-Gebäude zu stürmen. Sondereinheiten des Innenministeriums mussten zur Hilfe gerufen werden. Im Verlauf der Auseinandersetzungen setzten sie das Kampfgas Sheromucha ein, das bei den Demonstrationen in Tbilisi benutzt worden war. Panzer sind an den wichtigsten Kreuzungen aufgefahren, mit Maschinenpistolen bewaffnete Soldaten patrouillieren in den Straßen, dennoch gelingt es nicht, die Lage zu entspannen. Eine nicht unwesentliche Rolle spielen dabei religiöse Einflüsse aus dem angrenzenden Afghanistan. So war zu erfahren, dass einer der muslimischen Rebellenführer in Afghanistan angekündigt hat, die benachbarten Brüder in ihrem Kampf zu unterstützen. Auf dem heutigen ersten Tag der dritten Sitzungsperiode des Obersten Sowjet erklärte Partei- und Staatschef Michail Gorbatschow, das Feuer aus Baku hat nun auch Tadschikistan erreicht. Anschließend erhoben sich die Abgeordneten, um den Opfern der Nationalitätenkonflikte zu gedenken. Michail Gorbatschow verteidigte vor den Abgeordneten des Obersten Sowjet seine Reformen, seine Reformpläne zur Staatsführung und zur Verfassung. Dass zur gleichen Zeit nach wie vor Unruhen und Tote aus der Islamischen Republik Tadschikistan gemeldet werden, das macht die Sache des Reformers dabei nicht gerade einfacher. Aus Moskau meldet sich Hans-Peter Riese. Der sowjetische Staats- und Parteichef hat heute vor dem obersten Sowjet in Moskau, dem Parlament der UdSSR, niederträchtige nationalistische Elemente für die erneuten Unruhen in Tadschikistan verantwortlich gemacht. Gorbatschow forderte zum wiederholten Male ein Notstandsgesetz und ein spezielles Gesetz über den Einsatz von Truppen des Innenministeriums bei Nationalitätenauseinandersetzungen im Lande. Gleichzeitig kritisierte Gorbatschow die republikanischen Regierungen in Aserbaidschan und Tadschikistan und forderte eine Änderung der Entscheidungsstrukturen zwischen der Zentrale und den Republikshauptstädten. Mittlerweile sah Moskau sich offenbar veranlasst, Truppenverstärkungen nach Duschanbe, der Hauptstadt Tadschikistans, zu entsenden. Dort haben die Unruhen, die sich wie Augenzeugen heute telefonisch berichteten, mittlerweile gegen alle nicht-tadschikischen Nationalitäten richten, bisher mindestens 37 Tote gefordert. Rund 150 Menschen sind verletzt worden. Hauptverantwortlich für die gewalttätigen Demonstrationen sind, wie aus Duschanbe telefonisch mitgeteilt wurde, Jugendliche, die zum Teil mit Waffen ausgerüstet sind und möglicherweise unter Drogen- oder Alkoholeinfluss stünden. Der oberste Sowjet der UdSSR hat währenddessen heute begonnen, eine umfangreiche Tagesordnung zu debattieren. In seiner Sitzungsperiode sollen zahlreiche Reformgesetze, darunter über das Eigentum an Produktionsmitteln sowie Grund und Boden, die Reisefreiheit für Sowjetbürger und ein Pressegesetz beraten und verabschiedet werden. Wichtigster Vorschlag des stellvertretenden Vorsitzenden des Präsidiums des Obersten Sowjets, Lukjanow, war die Einberufung des Volkskongresses, des höchsten Verfassungsorgans der UdSSR, für den 27. Februar. Die 2250 Abgeordneten des Volkskongresses müssen über die Initiative der Partei beraten, den Artikel 6 der sowjetischen Verfassung zu ändern. In ihm wird die, wie es heißt, führende und leitende Rolle der KPdSU in Staat und Gesellschaft festgeschrieben. Das Zentralkomitee der Partei hatte diesen Artikel zur Disposition gestellt. Er soll dahingehend geändert werden, dass neben der Kommunistischen Partei auch weitere Parteien zugelassen werden können. Allerdings mit der Einschränkung, dass sie sich zum Ziel einer Reform des Sozialismus bekennen müssten. Die sogenannte interregionale Gruppe, eine Oppositionsfraktion im Volkskongress um Boris Jelzin, hat gestern beschlossen, sich zu einer Partei zu organisieren, lehnt aber die von der KPdSU vorgeschlagene Formulierung ab, da sie mit Parteien zusammenarbeiten will, wie es heißt, die den Sozialismus in der Sowjetunion abschaffen wollen. Der Volkskongress wird auch die Initiative zur Schaffung des Amtes eines Staatspräsidenten beraten und die Verfassung entsprechend ändern. Auch dagegen hat sich allerdings die radikal-oppositionelle interregionale Gruppe ausgesprochen, weil dann, wie sie verlauten ließ, nur Gorbatschow persönlich mit größerer Macht ausgestattet würde, als er ohnehin bereits innehabe. Gorbatschow selber stellte diesen Vorwurf heute vor dem Obersten Sowjet als abwegig dar. Er selber sei ursprünglich gegenüber der Idee des Präsidialsystems durchaus kritisch eingestellt gewesen. Aber das Leben selbst erfordert Meinungsänderungen, sagte der Staats- und Parteichef heute vor dem Obersten Sowjet. Nach andauernden schweren Unruhen hat heute die Parteiführung der im Süden der Sowjetunion gelegenen Republik Tadschikistan ihren Rücktritt angeboten. Das Zentralkomitee und der Oberste Sowjet der Republik werden in Kürze darüber beraten. Dies meldete die Nachrichtenagentur TASS. Vorab fand ein Gespräch zwischen einem von den Demonstranten selbst gewählten Volkskomitee und der Regierung der Republik statt. Dabei wurde zugesichert, dass eine Aluminiumfabrik wegen starker Umweltbelastung geschlossen wird. Zudem sollen künftig arbeitslose und kinderreiche Familien Hilfen erhalten. Es wurde versprochen, die Wohnungsnot zu lösen. Gestern noch waren im Fernsehen Bilder zu sehen, die aus dem Libanon hätten stammen können. Brennende Geschäfte, Rauchwolken über der Stadt, zerstörte Autobusse, Straßenblockaden. Radio Moskau meldete heute am Abend, die Lage habe sich entspannt. Ganz anders lauten Berichte der Nachrichtenagentur TASS. Dort heißt es, um sich gegen die Extremisten zu wehren, haben in den einzelnen Bezirken Bürger eine Art Schutzwehr aufgestellt, die sich ebenfalls bewaffnet hat. Das Militär sichere das Gebäude des Zentralkomitees und des staatlichen Fernsehens. Der Korrespondent der Gewerkschaftszeitung Trut berichtet, ca. 5000 Jugendliche hätten sich an den Ausschreitungen beteiligt. 24 größere Geschäfte wurden zerstört, Sparkassen, Kinos und das Fernsprechamt. Der Mob scheute sich nicht davor, in ein Krankenhaus einzudringen und auf der Intensivstation Apparaturen zu demolieren. Wie stark die Unruhen auch durch religiöse Motive geprägt sind, zeigte sich mehrfach auf den Kundgebungen. So wurde die Forderung erhoben, die Macht an die geistliche Führung in der Republik abzutreten. Religiöse Fanatiker sind zudem mehrfach über Frauen hergefallen, die keine Kopftücher trugen oder nach traditioneller Art gekleidet waren. Nach Auskunft von Tod sind bisher 11 Menschen getötet worden. Andere Quellen sprechen von 37 Toten. Die Zahl der Verletzten liegt weit über 100. Die Armeezeitung Roter Stern berichtet, dass in einigen Stadtteilen verstärkt Gewalttätigkeit gegenüber Russen, Ukrainern und anderen Nationalitäten festzustellen sind. Ebenfalls werden Familien von Mitgliedern des Zentralkomitees und der Armee bedroht. Gestern noch hatte Staats- und Parteichef Gorbatschow ein Gesetz gegen nationalen Extremismus verlangt und von der Flamme gesprochen, die sich von Baku nach Dushanbe ausgebreitet habe. Am heutigen zweiten Tag beschäftigte sich das Parlament mit einem Gesetz über das Eigentum. Das Gesetz hatte die erste Lesung bereits passiert, war dann aber nochmal zur Diskussion gestellt worden, da der Begriff des Privateigentums umstritten ist. Deshalb taucht er in der jetzigen Vorlage auch nicht mehr auf. Der stellvertretende Ministerpräsident Leonid Abalkin erklärte dazu, der Begriff sei in der Wissenschaft sowieso mehrdeutig und in der Gesellschaft negativ belastet. 900.000 Karteikarten hat jetzt eine parlamentarische Untersuchungskommission entdeckt, auf denen geheime Dossiers über verdächtige Personen und Organisationen zusammengetragen sind. Am Telefon begrüße ich meinen Kollegen Klaus Zöllner. Herr Zöllner, ist die Schweiz ein Polizei- und Schnüffelstaat? Ja, der Verdacht liegt natürlich sehr nahe, obwohl man sich dagegen von verantwortlicher Seite natürlich verwahrt. Noch vor wenigen Tagen verwahrte man sich, wie gesagt, im eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement gegen Vergleiche zwischen dem Schweizer Staatsschutz und dem inzwischen aufgelösten Stasi der DDR. Inzwischen ist es aber still geworden hinter den Türen von Militär und Polizei, denn das unkontrollierte Treiben des Staatsschutzes der Eidgenossen erweist sich als Skandal ohnegleichen in der Geschichte des Landes, denn nahezu täglich erfährt die Affäre neue Weiterungen. Besonders in Beschuss geraten sind dabei die beiden maßgeblich betroffenen Bundesräte der Polizei und des Militärs, Koller und Villinger. Hatten die beiden über Wochen hinweg behauptet, außer der umfangreichen Kartei der politischen Polizei, über missliebige Personen seien keine weiteren Daten erfasst, mussten die Bundesräte nun einräumen, dass auch beim Nachrichtendienst des Militärdepartements diverse Dossiers und Karteien mit über 4000 Namen von möglichen Saboteuren und Verrätern und sogenannten Männern angelegt wurden, die sich im Militärdienst daneben benommen haben sollen, so Bundesrat Koller im Originaltext. Auf die nun späte Offenbarung angesprochen, versuchte sich der Schweizer Militärchef damit zu rechtfertigen, dass ihm die Kartei von einigen Beamten im Department wohl vorenthalten worden war und wahre Tatbestände wohl unbewusst verdrängt wurden. Nicht mehr im Amt zu halten, war nach den jüngsten Erkenntnissen in diesem Skandal der seit Wochen heftig umstrittene Chef der Schweizer Bundespolizei Peter Huber, der auch seit 1982 zugleich als Leiter der militärischen Abwehr fungierte. Huber wurde mit sofortiger Wirkung in Urlaub geschickt. Doch ein Skandal kommt selten allein. Nach den jüngsten Aufdeckungen in Basel kam nun gestern aus Bern die Nachricht, dass die Schweizerische Bundesanwaltschaft 8 weitere Karteien entdeckt und geöffnet hatte. Sie enthielt rund 300 Personen, die als unsichere Kantonisten, wie es heißt, eingestuft werden und im Kriegsfall, und nun hören Sie bitte genau zu, präventiv interniert werden sollte. Des Weiteren stieß man auf eine Kartei von sogenannten vertrauensunwürdigen Bundesbeamten, eine Sammlung jener Personen, die im Jura-Konflikt aufgefallen waren. Um die Sache nun endgültig perfekt zu machen, stieß man schließlich auf eine Kartei mit Eidgenossen, die Ostkontakt unterhielten. Unterdessen gibt es in der Schweiz Vermutungen, dass im Verteidigungsapparat Listen mit immerhin 30.000 Namen kursieren, dessen Träger im Kriegs- oder Krisenfall isoliert werden sollten. Eine Schweizer Wochenzeitung mutmaßt, dass wenn Zehntausende von Leuten der vermeintlichen Kollaboration oder Sabotage zu entziehen, das verlangt nach Infrastrukturen. Und sie meinte, dass ein Stab von erfahrenen Sicherheitsleuten solche Konzeptionen freiwillig nicht ersatzlos fallen lassen. Sicher ist nur eins nach den jüngsten Erkenntnissen, wenn es den zuständigen Chefs der Departments nicht gelingt, die verkrusteten Strukturen innerhalb des Nachrichtendienstes aufzubrechen, dann ist eine erste Staatskrise in der Schweiz unvermeidbar. Herr Zöllner, ist der Eindruck falsch, dass sich diese Schnüffelpraxis in der Schweiz vorwiegend gegen linke Organisationen richtet und man da auf dem rechten Auge relativ blind ist? Also der Verdacht wird ja ganz sicher in Kreisen gehandelt und wenn man sich so die Leute jetzt ein bisschen ansieht, die da beschnüffelt worden sind oder wo Karteien angelegt worden sind, dann ist dieser Verdacht eigentlich nicht ganz von der Hand zu weisen. Ist denn wenigstens gewährleistet, dass diese Karteikarten jetzt vernichtet und die Daten gelöscht werden? Das wird zwar jetzt von der Bundesanwaltschaft in der Schweiz verlangt und auch Politiker aus Oppositionskreisen verlangten die sofortige Vernichtung, aber da hat man sich von zuständiger Stelle noch nicht konkret geäußert. Man erhofft sich neue Erkenntnisse von einer für Montag einberufenen Pressekonferenz. Dankeschön, Klaus Zöllner. Dass es mit den Freien Demokraten eine Ausweitung des NATO-Gebietes in welcher Form auch immer nicht geben werde, erklärte aber der FDP-Abrüstungsexperte Feldmann. Rückendeckung bekam Genscher unterdessen von der SPD. Deren Abrüstungsexperte Barr erklärte, Stoltenbergs Vorstellungen seien wirklichkeitsfremd. Nicht einmal die Amerikaner wollten die Zuständigkeit der NATO erweitern. Im Übrigen müsse eine europäische Lösung gefunden werden, die die Sicherheitsinteressen aller berücksichtige. Demgegenüber betonte die Harthöhe, es gehe gar nicht darum, die NATO-Zuständigkeit nach Osten zu erweitern, sondern um die Frage, welchen Umfang und welche Struktur deutsche Truppen nach der Einigung auf DDR-Gebiet haben sollten. Morgen tagt hier im Außenministerium die Arbeitsgruppe Außen- und Sicherheitspolitik. Inwieweit dabei auch der Stoltenberg-Vorstoß diskutiert wird, ist noch offen. Auf jeden Fall muss sich damit in der kommenden Woche die Koalition befassen. Bundespräsident von Weizsäcker ist dagegen, bei der Diskussion um die deutsche Einheit Wirtschaftsfragen zum Maß aller Dinge zu machen. Die Bürger der DDR hätten in einer schweren Zeit Menschenrechte und Menschenwürde erkämpft. Sie kämen nicht als arme Vettern mit leeren Händen zu uns, sondern stellten vielmehr ein großartiges Stück Deutschland dar. Es gebe daher nichts einseitig zu vereinnahmen, sondern es gelte, gemeinsam das deutsche Zuhause zu suchen und zu finden. Weizsäcker äußert sich in der ZDF-Sendung Bonn direkt, die Sie im Anschluss an diese Nachrichten sehen können. Bundesarbeitsminister Blüm schließt Steuererhöhungen zur Finanzierung der deutschen Einheit nicht aus. Der Illustrierten Bunte sagte Blüm, zum Nulltarif gebe es die Wiedervereinigung nicht. Man müsse auch überlegen, einen Teil der geplanten Steuerentlastungen zurückzustellen. Blüm meinte weiter, in der Bundesrepublik werde sich der Zuwachs beim Wohlstand wohl etwas verlangsamen. Die Äußerungen Blüms wurden sowohl von der FDP als auch von den Sozialdemokraten zurückgewiesen. Die Grünen lehnen eine Vereinigung beider deutscher Staaten weiterhin grundsätzlich ab. In einer deutschlandpolitischen Erklärung sprechen sie sich für eine enge Zusammenarbeit und Gemeinsamkeit bei fortbestehender Eigenständigkeit aus. In der Erklärung des Bundeshauptausschusses wenden sich die Grünen außerdem gegen ein neutrales Deutschland, befürworten aber einen entmilitarisierten Status. Erster Parteitag der Deutschen Sozialen Union, DSU, in Leipzig. In Anwesenheit führender Unionspolitiker aus der Bundesrepublik nominierten die Delegierten den Spitzenkandidaten der DSU für die Volkskammerwahl und verabschiedeten ein Parteiprogramm. Darin werden unter anderem die rasche deutsche Einheit und eine soziale Marktwirtschaft gefordert. An der Abschlusskundgebung des Parteitages nahmen mehrere 10.000 Menschen teil. Auch das ist für die DSU Programm. Tobender Beifall für den CSU-Vorsitzenden Theo Weigel. Die Bundesregierung in Bonn, so die Botschaft des Gastes aus Bayern, helfe den Bürgern in der DDR am besten mit der Währungsunion. Der Weg müsse rasch zur Marktwirtschaft führen. Die CDU-CSU, so Bundesinnenminister Schäuble, ebenfalls in Leipzig, sei dafür der beste Ratgeber. Denn die SPD habe sich immer gegen die Marktwirtschaft gewehrt. Wahlkampfreden für Ost und West. Die Unionspolitiker wandten sich vor den DSU-Zuhörern gegen die Befürchtung, die Einheit könne die bundesdeutsche Wirtschaft überfordern. Schon bisher sei viel gezahlt worden. Es wird sich herausstellen, wenn wir die Kosten der Teilung den Kosten der Einheit gegenüberstellen. Hörte die Menge den Rücktritt von Präsident Iliescu. Einige hundert Demonstranten drangen gewaltsam in das Hauptquartier der Regierung ein. Soldaten hatten versucht, die Menschen aufzuhalten, gaben aber schließlich dem Druck der Menge nach. Vom Balkon aus schwenkten die Demonstranten die rumänische Fahne. Sie forderten Aufklärung über den Werdegang der neuen Politiker. Die Geheimpolizei Securitate habe ihre Macht im Untergrund behaupten können, hieß es. Einige Demonstranten forderten deshalb eine neue Revolution. In Bukarest ist gestern das Regierungsgebäude zum zweiten Mal gestürmt worden. Beim ersten Sturm war der Diktator Ceausescu hinweggefegt worden. Diesmal forderten die Demonstranten mehr Demokratie und den Rücktritt von Präsident Iliescu. Das Gebäude wurde teilweise verwüstet. Angeblich, so heißt es heute, soll es sogar zwei Tote gegeben haben. Die provisorische Regierung Rumäniens ist heute Vormittag zu einer Sondersitzung zusammengekommen. Über die Lage in Rumänien berichtet Johannes Krotzki. Jos Kommunismul, schiefe Sinismul. Nieder mit dem Kommunismus, nieder mit der Frontpolitik. Eine kämpferische Losung an den Häuserwänden von Bukarest. Damit werden die alten und die neuen Machthaber gleichermaßen angegriffen. Das politische Übergewicht der Front zur nationalen Rettung hat schon zu zahlreichen Demonstrationen geführt, die nun auch den Sturm auf den Regierungssitz in Bukarest zur Folge hatten. Die Stimmung ist aufgehitzt. Die Bevölkerung bemängelt, dass zu viele alte Ceausescu-Anhänger nun wieder die Macht an sich ziehen. Die protestierenden Offiziere hatten zwar erreicht, dass der Verteidigungsminister abgelöst wurde. Doch mit den gewaltsamen Demonstrationen am Wochenende konnte nicht, wie geplant, auch der umstrittene Vizepremier Gelu Voican gestürzt werden. Der heftig attackierte Politiker wehrte sich öffentlich gegen die gewalttätigen Demonstrationen mit den Worten: Unter dem Druck eines solchen Haufens von Pöbel tritt man nicht zurück. Die Demonstranten, die nach Darstellung des rumänischen Fernsehens ein namentlich nicht genanntes Regierungsmitglied angegriffen haben sollen, verwüsteten Räume des provisorischen Regierungssitzes und warfen Akten aus dem Fenster. Angeblich sollen einige mit Eisenstangen bewaffnet gewesen sein. Augenzeugen berichten, dass unter den gewalttätigen Demonstranten etliche Personen angetrunken waren. Nicht bestätigt ist bislang die Meldung, dass zwei Soldaten im Zusammenhang mit diesen Ausschreitungen tödlich verletzt worden sind. Der Regierungssitz ist in der Regel von etwa 60 Soldaten umstellt. Auf der Wiese vor dem Gebäude und auf der vorbeiführenden Straße sind Panzerwagen stationiert, die den Regierungssitz schützen sollen. Zielpunkt der Kritik ist in Rumänien jedoch vor allem der amtierende Präsident Ion Iliescu. Ihm wird vorgeworfen, eine diktatorische Politik zu betreiben. Iliescu wehrte sich jüngst gegen diese Angriffe mit dem Hinweis, in Rumänien sei nach Ceausescu eine Diktatur überhaupt nicht mehr möglich. Ich würde die Führung aufgeben, so argumentierte Iliescu, wenn ein anderer bereit ist, das persönliche Risiko zu übernehmen. Der FDP-Vorsitzende Graf Lambsdorff hat den Streit innerhalb der Koalition über eine Ausweitung des NATO-Gebiets im Fall der deutschen Einheit als Sprachstörung bezeichnet. Nach einer Präsidiumssitzung sagte er heute, seine Partei erwarte, dass die Regierung diese Sprachstörung beseitige. Im Zweifel sei dies eine Sache des Regierungschefs. Lambsdorff unterstützte zugleich die Position von Außenminister Genscher, es dürfe nicht dazu kommen, dass westliche Truppen auf das Gebiet der heutigen DDR vorrückten. Bundesverteidigungsminister Stoltenberg hatte am Wochenende eine gegensätzliche Ansicht mit der Begründung vertreten, die Menschen in der DDR müssten die gleiche militärische Sicherheit haben wie die in der Bundesrepublik. Bonn. Bundesarbeitsminister Blüm hat nach eigenen Angaben keine Steuererhöhungen vorgeschlagen, um die Vereinigung der beiden deutschen Staaten zu finanzieren. Dank der florierenden Wirtschaft in der Bundesrepublik halte er einen solchen Schritt auch nicht für nötig, erklärte sein Ministerium heute. In einem Interview der Illustrierten Bunte war Blüm mit den Worten zitiert worden, er schließe eine Anhebung der Steuern zur Finanzierung eines innerdeutschen Lastenausgleichs nicht aus. Übereinstimmung von Regierung und Opposition. Diese Botschaft kann DDR-Ministerpräsident Modrow vom runden Tisch mitnehmen. Seine Einschätzung über die Gespräche mit der Bundesregierung wird von den Gruppierungen geteilt. In 6 Punkten hat Modrow diese vor dem Gremium dargestellt. Gegenüber dem Bundeskanzler habe er seine und die Position des runden Tischs klar gemacht. Sie heiße, beide Seiten trügen gemeinsam nationale Verantwortung. Dem habe Kohl zugestimmt. Aber, so Modrow in seiner von einer erkennbaren Unzufriedenheit geprägten Bilanz weiter, das notwendige Höchstmaß an politischer Verantwortung erfordert auch, die Bürger der DDR nicht durch gezielte Meinungsmache aus Kreisen des Bundeskanzleramtes zu beunruhigen. Ich meine damit die angeblich in diesen Tagen eingetretene Zahlungsunfähigkeit der DDR und die angeblich noch einmal vorverlegte Volkskammerwahl. Ich habe in Bonn diese Verantwortungslosigkeit gerügt. Eine Entschuldigung oder ein klärendes Wort haben wir offiziell jedoch nicht gehört. Die DDR-Regierungsdelegation habe in Bonn eine rasche Verbesserung der Lebensbedingungen in der DDR erreichen wollen. Dafür aber habe sie keine Zusage mitnehmen können, kritisierte Modrow. Die Frage eines Solidarbeitrags in Höhe von 15 Milliarden D-Mark sei offen. Offenbar in Anspielung auf den gestrigen DSU-Parteitag in Leipzig meinte der Regierungschef, solidarische Hilfe werde wohl jetzt anders verstanden. Es gehe aber nicht um Parteipolitik, sondern um nationale Verantwortung. Ich kann die Enttäuschung vieler Bürger der DDR verstehen, die sich fragen, ob sie nun keine Brüder und Schwestern mehr sind. Allerdings, mehr als ich immer wieder bemühen kann meine Regierung nicht. Ich werde nicht auf Knien um einen solchen solidarischen Beitrag bitten. Was nach dem 18. März erfolgt, das wird sich zeigen. Währungsunion nicht vor den Wahlen, Sicherheit für die DDR-Bürger in sozialer Hinsicht und für ihre Spargelder in Form einer Garantieerklärung, das waren weitere Punkte in Modrows Bericht. Kohl habe ihm versichert, einen Anschluss der DDR an die Bundesrepublik werde es nicht geben. Modrow machte sich hier den Anspruch des runden Tischs zu eigen, die DDR müsse mit ihren eigenen Werten in den Prozess des Zusammenwachsens gehen. Weiter begrüßte er eine gemeinsame Konferenz der beiden deutschen Staaten mit den 4 Siegermächten über das Wie der Vereinigung. Die Oder-Neiße-Grenze sei für ihn unantastbar. Wichtigstes Ergebnis der Bonn-Visite sei es zusammengefasst, dass nunmehr von den Regierungen beider Staaten die Weichen für die baldige Vereinigung von DDR und BRD zu einem deutschen Bundesstaat gestellt werden. In der Bonner Regierung bahnt sich ein Koalitionskonflikt an. Bundesverteidigungsminister Stoltenberg, CDU, hatte vergangenen Freitag sein Sicherheitskonzept für ein künftiges Gesamtdeutschland vorgetragen und dabei ganz klar die Bemühungen von Bundesaußenminister Genscher, FDP, um die Respektierung der sowjetischen Sicherheitsinteressen konterkariert. Stoltenberg ist nämlich für eine Ausdehnung der NATO-Sicherheit auch auf das Gebiet der DDR ein Plan, den nicht nur die Sowjetunion kategorisch ablehnt, sondern den auch Genscher für gefährlich hält, weil er die deutschen Einigungsbemühungen gefährden könnte. Genscher erhält jetzt Unterstützung von seinem FDP-Kollegen Feldmann, der Stoltenbergs Konzept als politische Brandstiftung bezeichnet, und vom SPD-Vorsitzenden Vogel, der es als lebensgefährlich einschätzt. Aus Bonn dazu Hans Linketscher. Der Streit über die künftige Rolle der Bundeswehr und dem von Verteidigungsminister Stoltenberg propagierten Einsatz von Bundeswehrsoldaten auf DDR-Gebiet im Falle eines vereinigten Deutschland wird keine Koalitionskrise heraufbeschwören. Zwar hat sich der FDP-Verteidigungsexperte Feldmann hinter Bundesaußenminister Genscher gestellt und dem Harthöhen-Chef politische Brandstiftung vorgeworfen, doch er steht mit diesem harschen Urteil in der FDP ziemlich alleine. Otto Graf Lambsdorff, der FDP-Vorsitzende, lässt den von den Liberalen gestellten Außenminister politisch im Regen stehen, wenn er so wie heute Vormittag lediglich fordert, die Regierung müsse die in ihren Reihen aufgetretenen Sprachstörungen klären. Lambsdorff will im jetzigen Zeitpunkt oder überhaupt in diesem Wahljahr jeglicher Koalitionskrise aus dem Weg gehen. Es sei denn, er verspricht sich davon einen politischen Gewinn für seine Partei. Das Thema Sicherheitspolitik und DDR scheint ihm jedoch zu wenig erfolgversprechend zu sein, um eine handfeste Auseinandersetzung zu riskieren. Der Bundesverteidigungsminister hat diese Reaktion wohl einkalkuliert, als er seinen Vorschlag veröffentlichte. Dass er durch seinen Sprecher erklären lässt, Genscher vertrete lediglich seine persönliche Meinung und nicht die des Kabinetts, deutet darauf hin, dass Stoltenbergs Vorschlag, nicht der NATO unterstellte Bundeswehrtruppen in der DDR zu stationieren, überwiegend vom Kabinett geteilt wird. Wenn dem tatsächlich so wäre, dann hat sich hier eine Meinungsbildung vollzogen, bei der die FDP-Minister ausgespart blieben. Denn gängige Meinung bei den Liberalen war bisher, wenn die Einheit Deutschlands hergestellt ist, darf es nicht dazu kommen, dass westliche Truppen auf das heutige Gebiet der DDR vorrücken. Alles in allem scheint mir, der Bundesverteidigungsminister hat zwar eine Diskussion in Gang gesetzt und bislang Punkte gesammelt, doch letztlich vielleicht die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Zum jetzigen Zeitpunkt scheint es mir kaum vorstellbar, dass die Sowjetunion einer Stationierung von Bundeswehrsoldaten auf dem ehemaligen DDR-Gebiet zustimmt. Denkbar ebenso, dass auch westliche Verbündete hier noch schnell die Notbremse ziehen. Selbst wenn Michail Gorbatschow nicht abgeneigt wäre, den NATO-Schutzschirm auf das jetzige DDR-Gebiet ausdehnen zu lassen, er würde sich seinen Militärs beugen müssen, die in einem solchen Vorschlag einen expansionistischen und gegen die Sicherheitsinteressen der Sowjetunion gerichteten Akt des westlichen Verteidigungsbündnisses sehen. Die Frage ist, wem das Vorpreschen Stoltenbergs letztlich gedient hat. So einsehbar es ist, dass ein Verteidigungsminister bei einem so wichtigen Problem graduell andere Interessen verficht als der Chef des Außenministeriums, so wenig verständlich ist es, dass darüber zunächst in der Öffentlichkeit und nicht in dem dafür eigens eingesetzten Kabinettsausschuss gestritten wurde. In diesem Zusammenhang muss die Frage gestellt werden, warum der Kanzler nicht mit einem Machtwort diese eher störende als sinnvolle öffentliche Diskussion beendet. Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher hatte letzte Woche bei seinem Blitzbesuch in London offenbar wenig Erfolg, Margaret Thatchers Vorbehalte gegen die deutsche Einigung abzubauen. In Ottawa hatte der Bundesaußenminister von den vier Weltkrieg-II-Alliierten grünes Licht für die deutsche Einigung und eine Sechserkonferenz mit den beiden deutschen Staaten bekommen. Dass die britische Premierministerin nicht nur weitere Vorbehalte gegen eine rasche deutsche Vereinigung hat, sondern auch bemüht ist, eine neue Entente gegen ein neues Deutschland zu organisieren, machte sie erst gestern in einer Rede vor jüdischen Gemeindesprechern deutlich. Aus London ein Kommentar von Hans-Jürgen Maurus. Ist es Dickköpfigkeit, Altersstarrsinn oder knallhartes politisches Kalkül, was Premierministerin Margaret Thatcher erneut dazu veranlasst hat, vor einem allzu schnellen Einigungsprozess der beiden deutschen Staaten zu warnen? Ihre Botschaft ist ziemlich eindeutig. Es gilt, die deutsche Dampfwalze zu bremsen, den Einigungsprozess gut zu durchdenken und vor allem die Bedenken umliegender Staaten, einschließlich der Alliierten, zu berücksichtigen. Aus diesem Grunde schlägt Frau Thatcher nicht nur vor, dass NATO-Truppen für einen unbestimmten Zeitraum auf deutschem Boden stationiert bleiben müssen, sondern auch russische Soldaten für eine Übergangsperiode in der DDR. Die Deutschen sollten eine schriftliche Garantie geben, dass die Oder-Neiße-Grenze unantastbar ist, fordert die Eiserne Lady. Und das Gerede von einer Friedensdividende müsse aufhören, weil es die NATO unterminiert. Von einer weiteren Abrüstung, wie sie die Bundesregierung nach dem nächsten KSZE-Treffen bereits anpeilt, kann also keine Rede sein. Frau Thatcher bekräftigte die britische Haltung, dass Großbritannien nicht nur eine Atommacht bleiben muss, sondern auch gut ausgerüstete, starke, konventionelle Streitkräfte braucht. Dass Frau Thatcher solche Äußerungen ausgerechnet vor Vertretern führender jüdischer Organisationen in Großbritannien machte und dabei gezielt darauf hinwies, dass die gegenwärtige Entwicklung bei manchen bittere Erinnerungen aus der Vergangenheit wecke, ist alles andere als ein Zufall. Stattdessen drängt sich der Eindruck auf, dass Frau Thatcher eine neue Strategie entwickelt, die nach Ansicht der Londoner Sunday Times darauf hinausläuft, eine europäische Allianz zu schaffen, die das Tempo der deutschen Einheit zumindest abbremst. Die britische Regierungschefin plant nach Angaben der Sunday Times eine verstärkte britisch-französische Kooperation, die mit den größten gemeinsamen Manövern auf deutschem Boden seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs im Herbst besiegelt werden soll. Schon macht das Wort von einer neuen Entente Cordiale die Runde. Gleichzeitig will die Eiserne Lady angeblich versuchen, die Regierungschefs von Spanien, Portugal und Griechenland auf ihre Seite zu ziehen, indem sie ihnen klarmacht, dass sie die Verlierer sein werden, wenn nach Beendigung des Einigungsprozesses für die DDR Gelder aus dem EG-Regionalfonds gefordert werden. Auch auf die Unterstützung des italienischen Regierungschefs Andreotti hofft Frau Thatcher, der in der Vergangenheit mit Äußerungen wie »Es gibt zwei deutsche Staaten und dabei soll es bleiben« für Aufsehen sorgte. Doch da Bundeskanzler Kohl soeben an diesem Wochenende sich mit Andreotti abgestimmt hat, könnte Frau Thatchers Plan in die Hose gehen. Ohnehin wächst in Großbritannien die Sorge, dass die Eiserne Lady in außenpolitischen Fragen Großbritannien immer stärker isoliert und damit dem britischen Interesse, so der Vorwurf des Parteichefs der Liberalen Paddy Ashton, erheblichen Schaden zufügt. Die Eiserne Lady setzt Rost an, kommentierte die Wochenzeitung Observer. Sie sei immer weniger bereit, anderen zuzuhören, stimme mit den Alliierten nicht überein und sei daher verwundbar. In Bonn muss man auf der Hut sein, wenn es stimmt, dass das deutsch-britische Verhältnis noch nie so gespannt war wie jetzt. Denn dann könnten sich die Querschläger aus der Downing Street häufen. Über die Motive von Frau Thatcher kann man nur spekulieren. Doch es sieht ganz danach aus, als ob sich die Eiserne Lady nicht damit abfinden kann, dass in Zentraleuropa eine neue regionale Supermacht entsteht und sich die politischen Gewichte verschieben. Bundesarbeitsminister Blüm sorgt in Bonn für Verwirrung. Einem zusammenwachsen wollen. Die deutsche Einheit und ihre Konsequenzen waren das Hauptthema unserer Befragung zum Februar-Politbarometer, die wir in der vergangenen Woche bei mehr als 1000 repräsentativ ausgesuchten wahlberechtigten Bundesbürgern durchgeführt haben. Und die Antworten, wie immer ausgewertet von der Forschungsgruppe Wahlen, sie zeigen Zustimmung und Ablehnung, Freude, aber auch Ängste der Bundesbürger beim Thema deutsche Einheit. Bei vielen wird inzwischen schon diskutiert, welche Stadt denn die Hauptstadt eines vereinten Deutschlands sein soll. Für die meisten Bundesbürger ist das völlig klar. Berlin soll die Hauptstadt eines vereinigten Deutschlands werden, das sagen 71% der Befragten. Für Bonn, die jetzige Hauptstadt, sprechen sich nur 21% aus. Dass die deutsche Einheit kommt, begrüßen immer mehr Bundesbürger. Inzwischen sind es 78%, noch einmal 4% mehr als vor einem Monat. Doch das Tempo dieser Entwicklung macht manchem Sorge. Das Tempo bei dieser Vereinigung ist zu schnell, sagen 67% der Befragten. Gerade richtig ist es für 25%. Und das geht mir zu langsam, sagen 6%. 40 Jahre lang ist bei uns über die Wiedervereinigung geredet worden, zuletzt vor allem in Sonntagsreden. Nun, wo sie bevorsteht, was fühlen die Bundesbürger da? Ich empfinde eher Freude, sagen 56% der Bundesbürger. Ich habe eher Angst vor einer Wiedervereinigung, sagen 19%. Angst und Freude empfinden 7%. Und das geht mir nicht so nahe, meinen 18% der Befragten. Je näher die Einheit kommt, desto mehr denken die Bundesbürger darüber nach, welche Vorteile und Nachteile die Einheit ihnen bringt. Kurzfristig bringt die Einheit mehr Nachteile, das sagen 55% der Befragten. dass Vor- und Nachteile sich ausgleichen, meinen 33% und eher Vorteile durch die Einheit sehen nur 10%. Für die nächste Zeit erwartet die Mehrheit der Bundesbürger also zunächst mehr Nachteile durch die Einheit. Wir wollten wissen, in welchen Bereichen vor allem Nachteile befürchtet werden. Steuererhöhungen befürchten 37% der Befragten. Dass die Wirtschaft belastet wird, meinen 26%. Gefahren für die Arbeitsplätze sehen 17%. Dass die Wohnungen knapp werden, sagen 16%. Eine Gefährdung des sozialen Netzes bei uns in der Bundesrepublik befürchten 13% der Bundesbürger. Das sind die Nachteile, die die Bundesbürger kurzfristig durch die deutsche Einheit befürchten. Wenn man nun fragt, wie das langfristig aussieht, dann überwiegen bei den Bundesbürgern die Vorteile bei weitem. Die von Bonn angebotene Währungsunion mit der DDR, also der Umtausch von DDR-Mark in harte D-Mark, wird die Bundesrepublik voraussichtlich viele Milliarden kosten, vor allem um Rentner, Arbeitslose und Kleinsparer in der DDR abzusichern. Dies Geld werden die Bundesbürger aufbringen müssen, ob nun durch Steuererhöhungen oder dadurch, dass andere Staatsausgaben eingespart werden. Oder die Bundesregierung muss höhere Kredite aufnehmen. Wir wollten wissen, ob die Bundesbürger zu finanziellen Hilfen für die Bevölkerung der DDR bereit sind. Für solche finanziellen Hilfen sind 77% der Befragten. Dagegen sprachen sich 20% der Bundesbürger aus. Die Bereitschaft, finanziell zu helfen, sie hat allerdings vielfach ihre Grenzen dort, wo es direkt ans Portemonnaie der Bundesbürger geht. Wenn nämlich die Steuern erhöht werden, um damit die DDR-Hilfe zu finanzieren, sind nur noch knapp die Hälfte der Bundesbürger für finanzielle Hilfen. Dass die D-Mark auch Zahlungsmittel in der DDR wird, damit sind die meisten Bundesbürger übrigens einverstanden. Die Diskussion um die deutsche Einheit, um die Hilfe für die DDR, aber auch der triumphale Wahlsieg der SPD im Saarland Ende Januar, haben Sie das Meinungsklima in der Bundesrepublik entscheidend verändert? Bei unserer Frage nach den beliebtesten Politikern sind die Auswirkungen deutlich sichtbar. Die Befragten konnten den Politikern wie immer Noten geben von -5 nach +5. Wie bisher auf Platz 1 Außenminister Genscher, 3.0 von allen Befragten, 4.3 in den eigenen Reihen. Dazu die Vergleichswerte aus dem Januar, 2.9 und 3.8. Rita Süssmuth, 2.2 von allen, 2.6 von den Unionswählern. Lothar Späth, 2.1 von allen, 2.9 von den Christdemokraten. Oskar Lafontaine, nach seinem Wahlerfolg um einen Platz nach oben gerutscht, jetzt 2.0 von allen und deutlich verbessert in den eigenen Reihen auf 3.3. Danach dann Willy Brandt, 1.8 von allen und 3.2 bei den Sozialdemokraten. Bundeskanzler Kohl, ein deutlicher Sprung nach oben auf 1.3 von allen und 3.4 bei den Unionswählern. Auch hier wieder die Vergleichswerte vom Januar. CSU-Chef Weigel, 1.3 von allen, 2.7 in den eigenen Reihen. Deutlich zurückgefallen SPD-Chef Vogel, 0.9 von allen und 2.3 von den SPD-Wählern. Verteidigungsminister Stoltenberg, 0.3 von allen, 1.5 bei den Unionswählern. Und Arbeitsminister Blüm, 0.1 von allen, 1.6 bei CDU-CSU-Anhängern. Die turbulente politische Entwicklung in Deutschland, sie hat sich auch auf das Ansehen der Bonner Parteien ausgewirkt. Das zeigt sich bei den Antworten auf unsere Frage, welche Partei gefällt Ihnen zurzeit am besten? Die CDU-CSU, das sagten im November 35%, dann 41, 37 und jetzt im Februar 42%. SPD 43, 39, 45 und jetzt 44%. FDP 7, 6, 7 und im Februar 5%. Die Grünen im November und Dezember 8 und seit Januar unverändert 6%. Die Republikaner 6, 5 und dann ein deutlicher Rückgang seit Januar 2%. Die CDU-CSU hat sich im Februar also wieder erholt, die SPD bleibt stabil und die FDP ist schwächer als im Januar. Bei diesen Zahlen gilt natürlich wie immer die Einschränkung, sie spiegeln nur die augenblickliche Stimmung der Bundesbürger wider. Wenn jetzt Bundestagswahl wäre, dann hätten längerfristige Grundüberzeugungen eine größere Bedeutung. Das ist in unserer Projektion berücksichtigt. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, dann erhielte die CDU-CSU 42%, das ist plus 1. Die FDP 7%, das ist 1% weniger als im Januar. SPD 39%, plus 1. Die Grünen 7%, minus 1. Die Republikaner 3%, auch minus 1. Und die anderen Parteien 2%, das ist plus 1. Der Umbruch in Deutschland errückt offenbar die großen Parteien und ihre Spitzenkandidaten in den Mittelpunkt des Interesses. Die Kleinen müssen federn lassen und vor allem den Republikanern laufen immer mehr Wähler davon. So stürmisch wie die Entwicklung zurzeit verläuft, kann sich bis zur Bundestagswahl am 2. Dezember da aber noch manches ändern. Im Januar-Politbarometer hatten wir zum ersten Mal die Frage gestellt, wer, glauben Sie, gewinnt die nächste Bundestagswahl? Und auch bei den Antworten auf diese Frage hat...